Das wahrhaft christliche Gewissen hatte sich niemals mit den bestehenden Verhältnissen zufrieden gegeben. Unionsbestrebungen waren auf beiden Seiten immer da, seit es eine Spaltung der Christenheit gibt. Sicher kann man aber sagen, dass diese Bestrebungen noch nie so stark und von beiderseitigem guten Willen und reiner Absicht getragen wurden wie in unserer Zeit. Innerhalb der evangelischen Christenheit ist ein mächtiges Streben zur Einheit aufgebrochen. Die ökumenische Bewegung, der sich auch ein Teil der Orthodoxie angeschlossen hat. Wir können sicher sagen, dass Luther gegen einen Katholizismus gekämpft hat, der auch in unseren Augen nicht voll katholisch war. Dass dieser Kampf auch Richtiges verletzte und verwarf, das können wir heute klar und leidenschaftslos beurteilen. Luther selbst sah sich, zumindest anfangs, durchaus als Glied der römisch-katholischen Kirche. Auch Melanchthon suchte, schmerzlich berührt von der Tatsache der Spaltung, in Religionsgesprächen immer wieder den Weg zur Einheit. Schließlich hat auch Papst Hadrian VI. 1522 um der Einheit willen die gemeinsame Schuld der Christenheit anerkannt und zur ehrlichen Umkehr aller aufgerufen. Was ist zur Einigung zwischen evangelischer und katholischer Christenheit geschehen? Auch das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert war eher eine Reformbestrebung von innen, also innerhalb der katholischen Kirche, denn ein Einigungsversuch mit dem jungen Reformationskirchentum. Der Grund dafür ist weniger in mangelndem Einigungswillen zu suchen, als vielmehr in der durchaus richtigen Erkenntnis, man müsse zunächst jenen gerechten Vorwürfen den Grund entziehen und heilen, was am Leib der Kirche verletzt und verwahrlost, missgestaltet und vernachlässigt ist. Auch vom neuen Konzil, das Papst Johannes der 23. unter so großen Hoffnungen angekündigt hat, darf man sich keine Beschlüsse zur Wiedervereinigung erwarten. Es ist ein Konzil der innerkirchlichen Erneuerung. Immerhin wurde unter Leitung des deutschen Kardinals Bea ein eigenes Konzilssekretariat für die Einheit der Christen geschaffen. Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Einheit war die gemeinsame Leidenszeit der Christen beider Bekenntnisse während der nationalsozialistischen Herrschaft. Nicht nur in den Konzentrationslagern, Staatsgefängnissen, Strafkompanien und Arbeitslagern der Gefangenschaft, sondern auch in schlichter Front- und Heimatkameradschaft wurden Wege gebahnt und Brücken gebaut von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Darum haben sie gelitten. Dafür sind sie gestorben. Des einen Glaubens wegen. Pastor Bonhoeffer und Pater Alfred Delp und viele andere. Die Una Sancta-Bewegung hat in Dr. Max Josef Metzger, ihrem Gründer, einem Blutzeugen, dessen Anliegen weitergedeihen sollte. Zahllose Christen stehen im Geiste der Una Sancta-Bewegung ganz im Dienste der Einheit und Einigung der Kirchen. Tagungen und Gespräche, zu denen Vertreter beider Konfessionen erscheinen und sich gemeinsam im Geiste echt christlicher Brüderlichkeit um Verständigung bemühen, konnten schon viel wirken und vorbereiten. Die Katholiken und auch schon manche Protestanten begehen alljährlich die Gebetswoche für die Wiedervereinigung im Glauben. Neben der Una Sancta-Bewegung ist zu nennen der Paderborner Kreis. Jahre hindurch trafen sich hier zweimal im Jahr für 4 Tage je 12 katholische und evangelische Theologen unter Vorsitz des Erzbischofs. Ebenfalls in Paderborn gründete der deutsche Episkopat das Johann Adam Möhler Institut, das für die eine Kirche wirkt. In regelmäßigen Tagungen unter dem Vorsitz von Bischöfen beider Konfessionen sprechen Publizisten und Theologen über gemeinsame Belange. Auf evangelischer Seite in Deutschland wirken im Sinne der Wiedervereinigung im Glauben Eine freie Gruppe, die Sammlung und die Michaelsbruderschaft. Die ökumenische Bewegung wird heute getragen von 173 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates. Es sind dies evangelische, anglikanische und orthodoxe Kirchen, die einen überkonfessionellen Zusammenschluss anstreben, freilich bisher unter sich auf unüberwindliche Schranken stießen.